Was ist denn mit einigen der Landwirtschaften los? Bauernaufstände? Blockieren alles um Schlüttsiel? Das hätten die mal zur Nordseetaufe machen sollen. Dann hätte Deichbrand gleich eine ganz andere Bedeutung. Wo sind die eigentlich falsch abgebogen? Ich bin im Übrigen nicht dafür, dass die ihren Diesel subventioniert bekommen. Für die, die es nicht wissen, Subvention bedeutet, dass wir alle denen das bezahlen, aus Steuergeldern. Wenn nun so ein Bauer der Ansicht ist, dass er zum Bestellen seiner 3 Hektar einen Lamborghini kauft und sich den Sprit nicht mehr leisten kann, darf man nicht erwarten, dass wir dem sein Hobby finanzieren. Dafür hätte er auch einen guten Deutz aus den 60ern gereicht, oder? Aber nein, es muss so ein neues, tonnenschweres Dickschiff sein. Passt quasi auf keine Straße, hat ohne Ende Technik verbaut, die kaputt gehen kann und viel Platz, um Lichterketten dran zu tüdeln. Die Schwanzverlängerung für Gummistiefelträger. Kann dieser subventionierte Agrardiesel eigentlich auch in normalen Diesel-Pkw gefahren werden? Frage für einen Freund. Ein Schelm, der immer Böses dabei denkt. Der Ausdruck Bauernschleue kommt ja nicht von ungefähr. Überhaupt stellt sich die Frage, ob Landwirtschaft überhaupt subventioniert werden muss. Man könnte auch schlicht die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse erhöhen. Nächster Aufschrei. Nein, das geht nicht. Die Discounter sind nicht bereit, diese Preise zu zahlen. Die Verbraucher auch nicht. Tun wir aber doch. Indirekt. Mit Subventionen. Und davon profitiert der Händler, der die preisgedrückten Erzeugnisse dann verramschen kann. Wie immer wird in Deutschland das Pferd von hinten aufgezäumt. Und wenn der Gaul dann tritt, darf am Stall bleiben und kriegt extra Hafer. Hey, heute ist internationaler Tag der Polemik. Da darf ich auch mal meine unqualifizierte Meinung äußern. Aber was ist denn nun die Moral von der Geschichte? Eine These. Wenn sich in Deutschland nur eine ausreichende Anzahl Menschen, gern auch rechtswidrig und wegen einer noch so bescheuerten Idee, zusammenrotten, bekommen sie, was sie wollen. Insbesondere dann, wenn sie sich mutmaßlich von rechts haben instrumentalisieren lassen. Vielleicht sollte die Politik an dieser Stelle nicht immer pauschal ängstlich vor der jeweiligen Gruppierung einknicken, sondern im Zweifelsfall den Rest der Bundesbürger fragen, ob sie mit der Ausgabe von Steuergeldern an den Staatserpresser einverstanden sind. So wie ich das lese, ist ein Teil der Bevölkerung nämlich nicht. Aber in einem Land, in dem selbst Politiker für das mutmaßlich grob fahrlässige Verschleudern von Steuergeldern bekannt sind, aber nicht belangt werden, wird das wohl nicht passieren. Dennoch, wenn unsere Eins nicht zur Arbeit kommt, weil die öffentlichen Straßen mit Treckern blockiert sind, darf man dann über die Felder fahren? Fragt wieder der Freund. Frei nach Motto? Wir fahren über Felder, wir fahren durch die Saat. Die Bauern stehen woanders, erpressen unseren Staat. Moin, ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 170. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Was ist eigentlich dieser Agrardiesel? Auszugsweise erfuhr ich in der Wikipedia, als Agrardiesel bezeichnet man in Deutschland Dieselkraftstoff, der in der Land- und Forstwirtschaft verbraucht wird. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhalten nach dem Gesetz zur Einführung einer Vergütung der Mineralölsteuer für die Land- und Forstwirtschaft, in Klammern Agrardieselgesetz, vom 21. Dezember 2000 auf Antrag für den nachgewiesenen Verbrauch von Dieselkraftstoff eine teilweise Rückvergütung der Mineralölsteuer, in Klammern Steuererleichterung, von dem zuständigen Hauptzollamt. Die Verwendung von Biodiesel und Pflanzenöl in der Land- und Forstwirtschaft ist nach dem Energiesteuergesetz steuerfrei. Die Steuerrückerstattung beim Einsatz dieser Kraftstoffe erfolgt wie beim Agrardiesel, wobei aber kein Selbstbehalt sowie keine Deckelung vorgesehen ist. Der Selbstbehalt und die Deckelung wurden allerdings auch seit 2008 bei Dieselkraftstoffen ausgesetzt. Historisch begründet wurde die Agrardieselrückerstattung, weil die landwirtschaftlichen Maschinen zum Großteil auf Feldern und eben nicht auf Straßen fahren und deshalb auch kaum Unterhalt beim Straßennetz verursachen. Zitat Ende. Weil die landwirtschaftlichen Maschinen zum Großteil auf Feldern und eben nicht auf Straßen fahren und deshalb auch kaum Unterhalt beim Straßennetz verursachen. Meines Erachtens sind sie wesentlich schwerer geworden, fahren derzeit oft unnötig auf Straßen und behindern teils nötigend den Straßenverkehr und somit Menschen, die zur Arbeit fahren. Deshalb haben sie alle Rechte auf mein Geld verwirkt, weshalb ich ab jetzt den Wochenmarkt meiden werde, wie der Teufel das Weihwasser und nur noch importierte Nahrungsmittel kaufe. Merke, man erntet, was man sät. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja kein Bauer. Und deswegen auch nicht schlau. Themenwechsel. Geocaching. Ich hatte eine Mission. Die schmucke Einkleidung eines schnöden Paddlings. Doch welche Gefahren dabei auf uns lauerten, hört selbst. Es ist Sonntag, der 7.1.2024. Wir, sprich die Holde und ich, wollten über die Trasse nach Linde spazieren, um dem neulich gelegten Paddling ein neues Kleid zu verpassen. Oder sein erstes Kleid, was kurz vor der Cache-Lege aus Zeitgründen nicht funktioniert hat. Die letzten Tage konnte ich mich dann drum kümmern. Kleidchen ist auch fertig und jetzt ist der Weg über die Trasse gesperrt. Lebensgefahr. Durchgang für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt, weil Lebensgefahr gilt auch für Radfahrer und für Fußgänger. Die Spannung steigt. Jetzt nehmen wir nicht die Trasse, sondern gehen einen Waldweg drüber rein. Mal gucken, ob da auch gesperrt ist. Ansonsten gibt es ja noch einen dritten Weg. Er wird ja wohl irgendwie nach Linde kommen. Zur Not Querwald ein, da ist keine Lebensgefahr. Da steht zumindest dann kein Schild. Ja, wie wir neulich schon festgestellt hatten, sind da ja Bäume über die Trasse gebrochen. Und da hat man dann mehr oder weniger einiges von abgesägt, damit man dann drunter hergehen oder drunter durchfahren konnte. Aber das war ja nicht so optimal. Vielleicht macht man sich jetzt doch Sorgen aus verkehrssicherungstechnischen Gründen. Wer weiß das schon? Hier am oberen Weg steht kein Schild. Und der Weg selber, ja, ist halt ein schmaler Pfad, sehr schlammig. Und meist auch mit Hundehaufen übersät. Ist ein wenig schwierig, aber macht ja nichts. Wir haben schließlich eine Mission. Schneegriesel. Das ist der Knaller. So, aus dem Schneegriesel werden gerade größere Flocken. Damit ist es der erste Schneespaziergang, ohne dass es auf dem Boden liegt, oder der erste Schneetreibenspaziergang im neuen Jahr. Dennoch wäre ich lieber über die Trasse gegangen, zumal ich dann hätte gucken können, was mit den Weihnachtsbäumchen ist. Aber vielleicht kommen wir ja vorher noch runter. Mal schauen. So, wir sind jetzt am Abzweig der Himmelsleiter, der früheren. Den Hochsitz hat es zerlegt, der hier immer stand. Wir biegen jetzt ab auf das Querstück. Da sehe ich keine Schilder, also besteht hier keine Gefahr. Ist halt etwas unwegsameres Gelände und geht hier natürlich über den Berg. Muss natürlich sein. Immer schön bergauf. Das gefällt mir ganz super. Der Wald hat sich hier ziemlich verändert. Es hört jetzt übrigens gerade auf zu schneien. Der Wald hat sich ziemlich verändert. Teilweise, wo früher hohe Fichten standen, ist jetzt Brombeerzeugs und dazwischen, keine Ahnung, irgendwelche anderen jungen Bäumchen. Man kann es nicht genau erkennen. Sie sind noch klein und sind gerade erst neue Triebe dran, die jetzt irgendwann mal, wenn das Wetter besser wird, austreiben. Wir kommen gleich an der Stelle vorbei, wo das allererste Final meines allerersten Caches lag. Allererstes Final deshalb, weil der Cache mittlerweile mehrfach in diesem Wald umgezogen ist, aus Gründen. Mal war abgeholzt, mal war die Zuwegung nicht da. Ja, alles so ein Thema. Aha, da steht ein Mann im Wald. Kein Scheiß. Warum er da wohl steht? Schauen wir mal. Auch hier liegen Bäume über dem Weg. Kann man aber drumherum gehen oder drüber steigen. Ist jetzt nicht das Wahnsinnsproblem. Aber hier scheint einiges umgefallen zu sein, tatsächlich. Jetzt ist hier voll der Matsch. Es geht bergunter und auf miese Bäume zu. Kann man aufpassen, dass man hier nicht auf die Fresse fällt. Wer hat noch vor einen Baum rutschen? Ja, ach du Scheiße, wie sieht das hier aus? Aber ich werde nicht durch die Brombeeren spazieren. Ich werde mich bücken, in der Hoffnung, nicht hängen zu bleiben. Ach ja, dicke alte Männer. Die Holde sagt mir, wie tief ich mich bücken muss. Bleib unten. Noch fast. Ah, rutschig. Eine Mattschicht auf einem extrem festen Boden. Nie eine gute Idee. Und überliegen nasse Aststücke auf dem Boden. Also eine fortwährende Rutschgefahr. TJ in Gefahr. Holde auch. Die hat sich ja damals schon auf Schotter aufs Gesäß gesetzt. Da muss das jetzt nicht noch hier auf diesen Hölzern oder Steinen passieren, die hier noch sind. Weil Gamstragegriff kommt da nicht in Frage. Aus dieser Zeit, als ich noch kräftig genug für sowas war, bin ich raus. Ich bin ein alter, gebrechlicher Mann. Da geht das nicht. Und ich sehe hier keinen Waldrettungspunkt. Das liegt aber auch ein bisschen hier daran, dass das alles so scheiße ist, weil diese Mountainbiker hier alles kaputt fahren. Ich sehe hier die Bremsspuren. Ach nee. Unschön. Früher sind wir hier öfter bergauf gegangen, das war besser. Da ging das noch. Jetzt müssen wir hier noch über diese... Mache ich erstmal ein Foto. Ich auch nicht. Ich gehe gleich unten auf der Trasse weiter, wenn da kein Schild steht. So, jetzt müssen wir hier, wo eine ganz fiese Fußfalle ist, über einen Baum steigen. Nicht schön. Mal da Bockmist baut, ist das Sprunggelenk direkt wieder weg. Ich habe jetzt zum Glück die Gammeljacke an. Die Holde hat eine gute Jacke an. Das ist ja oberdoof. Ah, gib mal Hand. Gut. Soll ich dich fangen? Ich geh mal. Boah, ist das hier eine Scheiße, ehrlich. Also Lebensgefahr ist es nicht, auf der Trasse zu gehen, Schwachköpfe. So. Ich sag ja, das hat die Leute da hinten auch nicht interessiert. Die gehen hier auf der Trasse. Ja, wie auch immer. So, Trasse. Ja, ist unglaublich. Jetzt bin ich hier komplett durchgeschwitzt. Das ist so vorne der alte Waldweg, da liegt überall Baumzeug drüber. Jetzt ist die Trasse quasi frei und der alte Waldweg sieht so aus wie früher hier die alte Trasse, als die noch kein Radweg war, sprich, als hier nur das Schotterbett lag nach dem Rückbau der Schienen. Über Jahrzehnte. Bin ich ja mal gespannt, ob hier heute Radfahrer herkommen. So, hier ist der Abzweig auf den Waldweg unter der Brücke Merlenbach durch. Da ist auch kein Schild, so wie ich das sehe. Ist das nur hinten nach Schöpfmühle, ne? Ja, weil da der eine Baum liegt, genau. Und der Rest ist gut begehbar. Ja, gehe ich von aus. Das haben die nur wegen den paar Bäumen gemacht, die darüber ragen. Wahrscheinlich ist da irgendein langer Radfahrer oben an einem Ast hängen geblieben. Und jetzt ist da Welle. Hat aber lang gedauert. Sie hätten natürlich jetzt nicht nur die unterragenden Äste abschneiden können, sondern den kompletten Baum, dann wäre das Problem weg. Aber nee. Da wird dann erstmal die Trasse gesperrt, weil Schild aufstellen und eine Barrikade ist natürlich kostengünstiger, als eben die Kettensäge rauszuholen. Wobei, ist natürlich wieder so ein Ding, der Baum gehört ja irgendwem. Und wenn jetzt seitlich das Stück Land, auf dem der Baum umgefallen ist, hier irgendwem gehört und der seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachkommt, weiß ich ja nicht, ob man dann einfach dem seinen Baum killen kann, der sowieso schon umgefallen ist und kaputt. Aber wer weiß das schon. Brücke Merlenbach, Eisenbahnkilometer 43,7. Alles unverändert. Erwachsen. Ja. Der erste Weihnachtsbaum der Trasse ist auch abgeschmückt. Dieser hier war abgeschmückt. Und auch da drüben sieht so aus, als wäre da nichts mehr. Also auch Baum 3. Und soweit ich das sehen kann, Baum 4, wir sind noch nicht ganz da. aber man hat sich nicht gescheut, über den Wassergraben zu springen und die Kugeln einzusammeln. Vielleicht hat man ja auch einen Antrag gestellt, die Strecke zu sperren wegen Abschmückarbeiten. Freitag aufgestellt und Montag erst weggemacht. Ja, und Montag wird das erst weggemacht. Ich weiß es nicht. Naja, also Trasse, weihnachtsbaumfreie Zone, wisst ihr Bescheid. Ja, man muss halt hier ein bisschen die Augen offen halten. Es kann natürlich jederzeit passieren, dass hier einer der Bäume, die hier am Rand stehen, plötzlich umfällt. Kann's aber normalerweise immer. Eben, das sind halt waldtypische Gefahren. Im Wald hast du da auch kein Problem, aber das hier ist halt ein offizieller Verkehrsweg. Und da gilt die Verkehrssicherungspflicht, ich mutmaße der Gemeinde jetzt. Und die werden keinen Bock haben, wenn hier einer nicht mitkriegt, dass ihm ein Baum auf den Dates fällt, dann eine Anzeige zu bekommen. Muss man halt mal ein bisschen gucken. Siehst du, da hinten ist auch gesperrt. Abbrücker Hof. Aha, gut. Das bedeutet, wir gehen bei Brücker Hof, können wir quasi das Schild umgehen. Also wenn man den Brücker Hof Waldweg geht, sieht man das Schild nicht. Und wenn man hinter dem Schild dann auf die Trasse kommt, über normalen Waldweg, ist da nichts beschildert. Dann ist das so. Ich sehe da niemand. Vielleicht wollten sie hierher gehen, haben gedacht, wir sind die Kontrolleure. Kann ja sein. Aber es sieht so aus, als wären welche da hinten am Schild. Wahrscheinlich wird der jetzt das Geld einsammeln wollen. Komm, das wird lustig. Da steht nämlich einer und wartet auf uns. Wird wahrscheinlich sagen, hey, Sie dürfen hier nicht her. Falsch. Darf ich, wenn es hier irgendeine Zuwegung auf diese Trasse gibt, dann darf ich daher. Ja, gehen da auf die Seite. Was machen Sie denn da? Wie heißt die Straße? Roteichenried. Oben, wo wäre? Roteichenried. Nee, nicht der da oben, sondern einen weiter. Hinten über die... Ja. Weiß ich nicht. Ich sage Roteichenweg. Und dann auf dem Weg, der von der Hammerschmidt-Allee geht, dem Querstück runter. So what? Ja, sind da runtergegangen auf dem Weg? Schauen wir doch mal. Ja. Na gut, wir können ja nachher hier unten hergehen. Dann haben wir das. Ist da auch kein Schild. Ich finde das albern. Ab welcher Schwere ist es schlimm? Sagen wir mal so. Hätte ich mich jetzt mit dem Trecker drüber hinweggesetzt. Ah, hier ist ja die Treppe. Kann dann theoretisch die Treppe raufgehen. Genau, hinten runter, Treppe hoch. Und was ist dann? Albern. Wir fahren in eine Ampel. Wenn du eine rote Ampel so hier anfährst, dann ist das auch nicht ordentlich. Nee, hier ist keine Treppe. Das ist nur für die Brücke seitlich. Aber ist ja mal egal. Die sind jetzt hier unter der Brücke. Und warten, bis wir durch sind. Und dann ist Welle. So, Brücker Hof gilt auch für Radfahrer und Fußgänger Lebensgefahr. So, so. Selbes Schild. Also bis Merenbach schon nicht. Nee, also ich sehe da keinen, aber hey, ich habe ja auch keine Ahnung. Natürlich standen da an der Seite Bäume, die hätten umfallen können. Ja, also ich gehe auch davon aus, dieses Schild wird niemand in irgendeiner Form oder ein Verstoß gegen dieses Schild wird niemand in irgendeiner Form ahnden. Weil das ist einfach nur, damit die Gemeinde nicht löhnen muss oder derjenige, der die Verkehrssicherungspflicht hat, wenn irgendwas passiert. Es ist eine ganz klare Sache, dass jeder irgendwo über den Wald, der Querwald eingeht, was ja erlaubt ist, auf die Trasse kommt, dass sie nicht die komplette Trasse abschranken können. Ja, sind halt die Hauptzugangswege, damit ist der Pflicht Genüge getan. Aber ganz wichtig, ich bin kein Jurist, das kann auch vollkommener Unsinn sein, was ich sage. Aber das ist halt das, was hier in diesem Podcast immer wieder gesagt wird. Leute, bildet euch eine eigene Meinung, checkt die Fakten und guckt nach. Versteht das hier als Denkanstoß, aber nicht als Rechtsberatung. Ganz wichtig, ich mutmaße nur und habe eine Meinung, die muss nicht stimmen. Nach langer Zeit befindet sich etwas, was ansatzweise nach einer Lokomotive aussieht, hier auf dem Viadukt über dem Sülztal, kurz vor dem Bahnhof Linde. Ach, ist das schön. Wer wissen will, was, muss den Cache suchen gehen. Ja, und die Erstfinder, die ersten drei, FTF, STF, TTF, kommen leider nicht mehr in den Genuss. Denn wie schon gesagt, das Kleidchen war noch nicht fertig. und die fanden lediglich einen nackten Paddling. Wie schade. Naja, dafür haben sie einen Treppchenplatz. Auch nicht schlecht. So. Moin. Moin, da hinten ist die Trasse gesperrt. Nicht, dass sie sich unterhalten und dann so schwafelnd. Moin, ab Brückerhof ist die Trasse gesperrt. Ich bin doch noch nett und weise die Leute drauf hin. Gut, die können ja abfahren, unten durch Sülztal fahren, ne? Geht ja. Nö, blinken, wenn Blitzer ist, tue ich nicht. Aus Prinzip ja nicht, weil ich bin ja immer noch der Ansicht, die Leute, die sollen nicht schneller fahren, als sie dürfen. Und das ist eine andere Nummer. Und dabei dachte ich, die Sperrungen sind erst morgen. Ja, wenn die hier einen Trecker auf die Trasse stellt, ich meine, das ist so ein dünner Teerbelag, dann hat sich das erledigt. Ich meine, hart gesagt, wir können auch übers Sülztal. Da ist ja ein Bürgersteig an der Straße lang, ne? Meine ich. Moin. Will keiner. Aber könnte man. Doch, ich meine schon. Weil früher konntest du ja hier nicht zu Fuß hergehen. Da sind wir, also Oma und ich, immer unten durchs Tal gelatscht. Ich meine hier, der Waldweg, der war da noch nicht. Aber was weiß ich schon. So. Letzte Brücke vor dem Bahnhof Linde. Man hört es schon, es klingt ein bisschen hohl. Ich gehe gerade durch zum Cache und dann gucken wir mal. Tja, ist noch genauso da, wie ich ihn hingesteckt hatte, nur dreckiger. Ich mache den jetzt mal auf. Machst du bitte Fotos vom Logbuch und tausch das gleich, das wäre schön. Ach, guck mal, hier ist einer den Hang runtergelatscht. Und das Logbuch ist auch schon matschig. Leute. Hab ich zugedreht, ja. Machst du noch ein Foto? So für uns? Wenn ich jetzt den Stein da drauf schmeiße, dann ist er hin. Lass mich mal eben gucken. Müssen wir mal ein paar Beilagen gönnen hier. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ah, vielleicht noch irgendwie ein paar Äste oder so. Was Hasengrillmäßiges. Da bin ich ja mal gespannt, wie lang es hält. Aber können wir echt machen, ne? Könnten theoretisch Brückerhof, unten den Waldweg, quer auf die Trasse oder direkt drauf bleiben bis Merlenbach auf dem Waldweg. Und dann unten über Merlenbach gehen. Können wir uns da die Gegend auch nochmal angucken. Und dann hinten zur Brücke rauf. Aber bringen tut das auch nicht viel. Ja, jetzt kommt gleich Sönnchen raus. Weiß schon, dass es nichts Geileres gibt als das hier, mit dem wir uns hier selbst belasten, ne? Aber es darf ja niemand Ansicht nehmen, ohne Gerichtsbeschluss. Ja, generell. Können Sie mit dem Stühlchen auf die Trasse setzen und die Leute abkassieren, die da trotzdem hergehen oder herfahren. Ich glaube, die werden das nicht hinterfragen, wenn man ihnen sagt, sind sie mit 10 Euro einverstanden. Wie dieser eine Hansel auf diesem Parkplatz in England, der da Jahrzehnte von allen Kohle abgegriffen hat, Parkgebühren. Und dabei war das eigentlich nur er. Noch nicht mal sein Parkplatz, war geil. Ja, genau so. Dann nehmen wir halt mal die landschaftlich schönere Strecke. Ach, guck mal. Das ist auch geschickt, ne? Das Holz hier auf Leitplanken legen, damit es von unten kein Wasser zieht. Ah, sag ich ja auch immer. Weißt du noch, als er hier den Ablauf geschippt hat? Scheint jetzt zu funktionieren. Einfach nur ein Abgang auf die Wiese. Hauptsache vom Holz weg. Wir gehen gerade den alten Waldweg. Der läuft circa 10 Meter neben der Trasse parallel. Da, wo wir früher immer gegangen sind, weil die Trasse zugewachsen war. Der ist nicht gesperrt. Hier ist auch keine Lebensgefahr. Interessanterweise sind aber viele der Bäume in Richtung dieses Waldweges geneigt. Also wenn sie umfallen, dann nach hier, nicht Richtung Trasse. Wo sind sie denn rumgegangen? Sie sind da hinten den Berg runter, oder? Ja. Und dann? Ja, auf die Trasse. Da. Ach so, und jetzt wieder retour. Und dann runter bis Linde Bahnhof? Ja. Da gedreht, das ist unsere Sonntagsstandardrunde. Äh? Brückerhof ist die Trasse auch gesperrt, deswegen wieder hier auf den Weg. Ja. Aber der Weg hier ist nicht gesperrt. Und gleich der Zugang auf die Trasse auch nicht. Ich bin da eben lang gegangen. Ich glaube, die haben das da gesperrt, weil die da die Bäume weggemacht haben, die da umgefallen sind. Da gehe ich von aus. Ja. Aber die Sperrung ist halt faktisch noch da, aber man kann sie hier in jeder Ecke umgehen. Richtig. Also das ist eine reine Verkehrssicherungspflichtgeschichte gewesen, weil da muss die Gemeinde zahlen, wenn einem Bau auf den Kopf fällt, hier ist man selber schuld. Also so sehe ich das, aber ich bin kein Jurist. Aber ich denke nicht, dass da irgendeiner maulen wird. Aber man muss halt nicht offensichtlich am Schild vorbeigehen. Ne? Richtig, richtig. So ist es. Schönen Sonntag noch. Auch so, danke. Ciao. Ach, wie hast du das gemacht? Durch dein Billabongo oder? Ja, ich noch nicht. Dürfte jetzt 6.000 haben oder so. Nee, 7.3. Ist doch was. Aber heute geht irgendwie die Zeit besser und schneller rum als beim letzten Mal. Ich weiß auch nicht. Es war so rapp, klapp, zack, Linde. Und dann jetzt schon wieder hier. Andere Eindrücke, ne? So, also die Bäume sind weg. Aha. Ja. Wie gesagt, ne? Wenn hier jetzt nicht abgesperrt ist, darf man hier legal auf die Trasse. Ende. Ich kann ja nicht entscheiden, wo genau die Lebensgefahr besteht. Ah, da unten geht auch jemand mit Hund. Eine grüne Zipfelmütze. Wie so ein Grinch. Brücke Merlenbach, freier Zugang auf die Trasse, keine Beschilderung, alles schick. Die Frisur sitzt. Stellt sich vielmehr die Frage, was wir heute Abend essen. Pizza? Salat? Das ist ein Märchenschloss. Märchenschloss? Ja, hier. Der Eingang. Die neue Welt. Was nicht da hinten? Ja, aber... Und da, Treckerspuren. Ah. Ja, die andere Spur ist hier, wie du siehst. Das könnte natürlich bedeuten... Oh, dann werde ich den jetzt wohl mal stilllegen, ne? Ja, zumindest ist der hier der rausgerissen. Für mich sieht das so aus, als ist die Wurzel weg. Und der Paddling damit auch. Nee, ich werde wahnsinnig. Ha! Ist ja geil. Guck mal. Oberhalb. Das ist ja der Hammer. Das ist ja geil. Der steckt da tatsächlich noch. Finde ich cool. Ich hätte jetzt echt gedacht, der wäre weg. Aber gut gemacht. Am Abend desselben Tages fand dann noch der 121. Stammtisch in Wiehl Verflixte 7 statt. Ratet. Genau. In Wiehl. Vor Ort waren die üblichen Verdächtigen und schon wieder startete er um 18 Uhr, was aber den Ownern offenbar nicht so ganz bewusst war, denn als sie kurz nach 18 Uhr eintrafen, bekamen wir Anwesende erst einmal einen Einlauf, weil wir viel zu früh vor Ort waren. Nun ja, Listing lesen hilft auch Ownern, wenn sie sich nicht mehr erinnern können. Aber wie startete der Stammtisch nun im Jahr 2024, abgesehen von der falschen Uhrzeit? Mit vielen Teilnehmenden, mit zwei Reviewenden, mit vielen Geschenkbehältern, Geobiker Ralf sei Dank, mit einem Logbuch, mit einem »Liest dir bei Interesse mal dieses Pamphlet durch« Vortrag, mit »Mach nach der Introduktion dieses Vogelhaus per NFC auf« und schlussendlich mit der Bekanntgabe der neuen 2024er Foto-Challenge von Herrn Kaulquappe. Applaus, Applaus, Applaus! Anmerkung an dieser Stelle, bitte Kermit den Frosch erinnern. Das beste, mutmaßlich einzige Bild 2023, den Wikinger der letzten Tage unter den Dosenbaum, ältere Hörende erinnern sich, wurde gerahmt an den Preisträger übergeben. Seine Holde erhielt einen Miniaturabzug fürs Nachtkästle. Vielen lieben Dank. Und mit dieser Bombensensation endete dieser erste, sprich der 121. Stammtisch in Wiehl Verflixte 7 2024, aber nicht dieser Podcast. Denn am nächsten Morgen war Bauernprotest und ich war echt neugierig, ob ich die Firma erreichen würde. Doch hört selbst. Hallöle, es ist Montag, der 8.1.2024 und es schneit. Eigentlich sollte ja überhaupt nichts passieren, aber es schneit. Das Auto ist kalt, minus 3 Grad. hier mitten in Lindlar und es ist richtig viel auf den Straßen los. Warum ist das so? Für heute sind die Bauernproteste 2024 angesagt und alle haben mutmaßlich Sorge, dass plötzlich und unerwartet ein Trecker auf der Straße steht. Die Straße gesalzen ist, kann ich noch nicht mal sagen, könnte gut sein. Auch Glätte wäre eine Option heute, weil wie gesagt kalt, aber mal sehen. Busse sind auch schon unterwegs. Ich bin eher gespannt auf die Abfahrt Engelskirchen oder die Auffahrt Engelskirchen auf die A4, weil unbestätigten Gerüchten zufolge soll da ja das Auffahren erschwert werden. Ganz abgesehen von den Problemen, die die Landwirtenden haben, finde ich es trotzdem als ziemlich nervig, wenn die jetzt hier einen riesen Aufstand machen und das auch noch mit ihren Treckern. Der eine Herr, der da neulich im Fernsehen krakeelte, dass Deutschland das in einem Ausmaß erleben würde, wie es Deutschland das Ausmaß noch nicht erkannt hat. Das klang auch so ein bisschen nach jemand anderem, der vor noch weit geraumerer Zeit erklärt hat, dass er sie jagen würde. Also, ich weiß ja nicht, was in diesem Land hier alles nicht stimmt, aber irgendwo ist das diese Polemik, die wir in den 30ern auch schon mal hatten. Und das missfällt mir so ein bisschen von der Art, wie die Leute reden. Und heute sind alle irgendwie auch etwas schneller unterwegs. Also normalerweise um diese Zeit, es ist 5.52 Uhr, in der Regel bin ich eine Viertelstunde später auf der Strecke. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Und so viel ist eigentlich um diese Zeit jetzt noch nicht los, normalerweise. Es könnte auch glatt sein, ich weiß es nicht. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Früher war das ja eine ganz andere Nummer. Hattest einen Hecktriebler, du wusstest, wenn die Lenkung vorne weich wird, dann ist es glatt. Heute hast du Servolenkung und dann weißt du, wenn die Lenkung vorne weich wird, keine Ahnung, was da ist. Kann tausend Gründe haben. Vielleicht arbeitet die Servopumpe plötzlich ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. So, mir kam einer entgegen, der hat mich angeblinkt. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Angeblinkt ist immer so ein Thema. Entweder ist irgendwas auf der Strecke passiert oder er fühlt sich durch mein Licht gestört. Ich hatte aber abgeblendet. Insofern fahren wir mal etwas langsamer. Es ist die K19. Ich bin gleich an der Leppe-Deponie. Spannung steigt, fährt schnell, fährt auch schnell. Also der Gegenverkehr. Ja, aus dem Leppetal kommen eine ganze Menge Autos hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gedreht haben. Also müsste eigentlich bis Oelchenshammer alles frei sein. Letzte Kurve, Blick nach unten. Ja, alles ist normal. Aber so ein hohes Verkehrsaufkommen hatten wir hier lange nicht um diese Zeit. Das ist für morgens eigentlich eher unnormal. Na fein. Blaulicht an der Auffahrt Engelskirchen. Ganz viel gelb-orangene Blinklichter. Offensichtlich hat man die Auffahrt Engelskirchen blockiert. Polizei scheint schon vor Ort zu sein. Ich kann glücklicherweise hier nach Engelskirchen noch abbiegen. Hier ist nichts, aber die Leute, die auf die Autobahn wollen, die haben jetzt wohl Probleme. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere versuchen, über die Kaltenbach zu fahren. Aber das wird wohl ähnlich problematisch sein. Ja, geht schon los. 6.01 Uhr, dann werden das wohl die Trecker sein, die die Auffahrtsspur blockiert haben. Das macht die ganze Sache dann problematischer. Ich kann das jetzt von hier nicht sehen. Ich mutmaße einfach, weil sie die Zufahrten und die Abfahrten zur Autobahn, so wie ich das gelesen habe, nicht blockieren dürfen. Kann ich mir vorstellen, haben die alle brav auf der Auffahrt, also auf der Spur in Richtung der Auffahrt geparkt oder fahren da im Schneckengang, keine Ahnung. Was natürlich eine erhebliche Verzögerung macht. Aber ja, da bin ich ja gespannt, wie es heute noch in den Medien ausgeschlachtet wird und wer heute alle zur Arbeit kommt oder nicht. ich bin jetzt angekommen, ich mach jetzt mal aus. Das war's jetzt. Davon hörte und sah man in den Medien jedoch nicht wirklich viel, denn die eigentliche Nachricht des Tages war, dass am verflixten 7. der letzte deutsche Kaiser die Welt verlassen hatte. Kaiser Franz war verstorben. Ja gut, da wundert's nicht, dass die Bauernschaft aufbegehrt. Und mit dieser traurigen Erkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 170 vom 11.01.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Und selbstverständlich werde ich weiterhin Produkte der heimischen Landwirtschaft kaufen, vorzugsweise von kleinen Höfen und, wenn's irgend geht, im Hofladen ohne Zwischenhandel. Die großen Höfe, sprich maximale Subventionsempfänger und Anhänger der Agrarlobby, sind meines Verachtens das Problem. Ein Faktencheck ist nie verkehrt, um im Zweifel kein falsches Feindbild zu erhalten. Aber was weiß ich schon. In diesem Sinne, frohes neues Jahr.